Das ist mein Comeback, der Hai ist zurück. Comeback, das der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück. Ich war 3 Jahre weg, hatte keinen Bock auf den Dreck. Doch das, was ihr da macht, hat mich dazu gebracht, dass ich nochmal was starte. Nur diesmal härter und besser. Man wird sagen, Shark, aka der Rapperfresser. Ich hasse Rap wie nichts auf der Welt. Sorge dafür, dass die Maskerade fällt. Diese Hunde haben schon auf der Straße nur gebellt und wurden dann von der eigenen Familie gestellt. Das mit Recht, ein Rat von mir, werdet nicht recht. Das ist mein Comeback, ich zerbomb Rap, Shark ist Chef, halt's Maul, du Knecht, bevor ich dir ohne Skrupel den Schädel eindresch. Ich bin wirklich im Kopf so weg, dass es mir egal ist, ob ich dir den kompletten Schädel von der Schulter flex. Ich bin für die Scheiße einfach zu echt. Junge, ich zerficke deutschen Rap. Der Hai ist zurück, das hier ist mein Comeback. W.I.H., Alter, willkommen in meinem Haifischbecken. Der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück. Ich hab so krass ein Rad ab, von mir zittert sogar der Psychiater. Ja, ja, ja, SMH, der Hai ist der Psycho-Killer. Deshalb will ich auch mit der Szene nichts zu tun haben. Beef, Ende mit mir im blutarten Feature. Nur mit meinem engsten Kreis, ansonsten Teacher. Ich kein Arroganz pur, ja, ich weiß, Shark zerfleisch alles und jeden, ich bin Anti-Rap. Muss ich das wirklich noch erwähnen? Ich zerficke deren ganzes Leben ohne Regeln. Ich nehme euch den Wind aus den Segeln. Woher auf einmal die ganzen Gangster, Drogenticker, Gangbanger? Sehen aber aus wie frisch vom Lauf steht. Deren größtes Problem auf ihnen die Louis-Handtasche noch gut steht. Ihr wollt mir erzählen, dass ihr auf der Straße geht und von der Straße lebt, wenn ihr wie Transen ausseht. Ich zerleg euren Hipster-Scheiß, glaubt mir, dafür brauche ich keinen Beweis. W.I.H. der Hai, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück. Der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück, der Hai ist zurück.